Aus Anlass des 23. Todestages von Genossen Kim Il-sung fanden in Bangladesch, Iran, Frankreich, Rumänien, Mexiko, Tansania, Guinea, Sambia, Angola und Nigeria Vorträge, Gesprächsrunden und Leseveranstaltungen statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen dieser Länder teil. Auf den Veranstaltungen hoben die Redner hervor, dass das revolutionäre Leben von Präsidentin Kim Il-sung ein Leben eines unvergleichlich großen Mannes ist, der für die Unabhängigkeit des Landes, den Aufbau des Sozialismus in Korea, die Wiedervereinigung Koreas und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt sein Ganzes eingesetzt hatte. Weiter betonten sie, dass er als Sonne von Joche in den Herzen sowohl der Koreaner als auch der fortschrittlichen Menschen der Welt ewig fortlebt.